Lob gepriesen ist Allah, Herr der Welten. Wir bitten Allah um Vergebung. Und wir bitten Allah um Beistand. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas jemandem geben will, kann es niemand zurückweisen. Und wem Allah etwas entzieht, niemand kann ihm das geben, was er eigentlich bekommen sollte. Wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Diener und Gesandte ist. Er hat dieses anvertraute Gut, was Allah ihm an Botschaft gegeben hat, treu übermittelt. Sie ist rein, sie ist sauber und sie enthält keine Fehler. Meine lieben Brüder, wir sprachen über diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und aufgrund ihrer Eigenschaften, und eine wollen wir heute behandeln, daraufhin liebt sie Allah aufgrund dieser Eigenschaft. Al-Qisq, hier Al-Qisq, ist die Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, worauf Himmel und Erde aufgebaut worden sind durch Allah oder erschaffen worden sind durch Allah, die ist in Gerechtigkeit aufgebaut worden. Und sie sollte mit Gerechtigkeit funktionieren. Und so sollst du auch gerecht sein, damit du harmonierst mit diesem System. Und wir sprechen über die Gerechtigkeit von Umar radallahu anh als Khalifa. Als Umar radallahu anh seinen Kopf auf dem Schoß seines Sohnes Ibn Umar seinen Kopf auf den Schoß legte, so sagte Umar zu seinem Sohn: Pack mein Gesicht auf den Boden, auf dem Sand, damit Allah mich so, vielleicht hat Allah Barmherzigkeit mit mir in dieser Lage. Und dann hat er sein Gesicht tatsächlich am Boden gewälzt und durch seine Tränen wurde dieser Sand zu Ton. Also wie zu Ton, also es wurde halt, wie man weiß, wenn man Wasser mit Sand, dann wird das halt ein bisschen pompig. Und er sagt selber Umar, wehe Umar und der Mutter von Umar. Und er weint und wiederholt diese Wörter. Wehe Umar und seine Mutter Umar. Und er bittet Allah um Barmherzigkeit. Und das war kurz vor seinem Tod. Umar war derjenige, schlug sich selber mit dem Stock auf seine Beine und er fragt sich selber: Hast du, ja Umar, Umar fragt sich selber, hast du Gerechtigkeit ausgeübt, ja Umar, in deiner Amtszeit? Und das hat auch Abu Bakr radiallahu anhu so gemacht. Dieser Mann, Abdullah ibn Mas'ud, sagt über Umar, redet oft über Umar, merkt eure Gespräche über Umar. Weil wenn ihr ihn erinnert, erinnert ihr seine Gerechtigkeit. Und wenn ihr die Gerechtigkeit erwähnt, so habt ihr eine Eigenschaft Allahs erwähnt. Niemand wurde bei Umar zu Unrecht behandelt. Auch wenn es ging um seinen Sohn, war er nicht ungerecht. Sogar ein Tier, er hat sich Gedanken über Tiere gemacht. Und Umar sagt, wenn ich nachts schlafe, Umar sagte, wenn ich nachts schlafe, habe ich mich vergessen. Und wenn ich tags schlafe, habe ich meine Herde, worüber ich sozusagen Kontrolle und Führung habe. Deswegen schlief Omar nachts nicht. Und die Perser, die Führer der Perser und die Perser allgemein, machten sich Gedanken über Omar. Wer ist Omar? Wer ist dieser Omar? Wer ist dieser Omar? Und dann wurde gefragt nach Omar. Als sie kamen und nach ihm gesucht haben, wo ist Omar? Sie dachten, das ist ein König mit einem riesen Kron auf dem Kopf. Nein, er schlief unterm Baum und sie sahen, dass seine Kleider Löcher hatten, die zugenäht waren. Er war sozusagen der Führer der Muslime. Er ist der erste Befehlshaber nach Tod von Rasul Abu Bakr dieser Umma. Deswegen, wir sagen auch zu allen den Präsidenten und Führungspositionen, sie sollen sich Gedanken machen über ihr Leben, wie war Umar radiallahu anh. Aber leider, sie schlafen heute in ihre Königspaläste, die sie aufgebaut haben und geschmückt haben und sozusagen sie geschmückt haben, aufgrund der Gelder der Menschen und der Reichtümer der Menschen. Und heute wissen wir, dass von einem König und einem Präsident 15.000 ihn bewachen, während er schläft. Aber Omar, radallahu anhu, schlug unterm Baum. Warum? Weil er urteilte. Er urteilte gerecht, daraufhin schlief er mit Ruhe. So, diesen Satz, den er wiederholt, ungefähr sinngemäß übersetzt: Du hast gerichtet, gerecht, dann hast du geschlafen mit Sicherheit. Und das reimt sich auf Arabisch. Und das ist das, was Omar ausgemacht hat. Deswegen schlief er unterm Baum, ohne Sorge, ohne Angst. Was heute leider über diese Führungsposition nicht man sagen kann. Eines Tages sagte Omar, radiallahu anhu, und dann haben sie gefragt, warum weinst du, Omar? Ich habe an Abu Bakr gedacht, an seine Zeit. Das war auch eine bekannte Geschichte. Diese Frau, eines Tages ging er zu einer Frau, wo er gehört hatte, dass sie Hilfe braucht und dass sie sehr schwach ist. Ja, sie hatte Kinder. Und dann hat Omar spioniert, in Anführungsstrichen sozusagen, um zu sehen, was macht dieser Mann da? Ja? Und dann ist er reingegangen und hat die alte Frau gefragt, oder die ältere Frau. Sie meinte, dieser Mann kommt, er macht meine Wohnung sauber. Er macht meine Wohnung sauber und macht für uns Essen. Kocht für uns Essen. Und daraufhin hat Omar natürlich geweint, als er das gedacht hat, oder als er daran gedacht hat, wie Abu Bakr sich verdeckt hatte und dort hingegangen ist und die Wohnung der Frau zurecht gemacht hat. Und jetzt schaut leider, vergleicht mal bitte diese führenden, diese Führungsposition damals, dieser Umma, und schaut euch mal heute diese Verbrecher an, ja, die Diebe und Räuber. Eines Tages kam eine Frau zu Omar und meinte, fürchte Allah, o Omar. eines Tages, oder er erzählt die Geschichte eines Mannes, der nur verlangt hat von einem Präsidenten, ich gehe davon aus in Ägypten, indem er gesagt hat, fürchte Allah und richte mit dem, was Allah auf uns niedergesandt hat. Und dann wurde er daraufhin über Jahre festgehalten im Gefängnis und wer weiß gequält. Und aber als diese Frau zu Amr kam und meinte, fürchte Allah, hat Amr angefangen zu weinen. Und heute erzählen uns die Leute irgendwas von Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit, ja, dass man gerecht seine Meinung äußern kann. Aber wir sehen sie behaupten, dass der Islam ist eine Religion der Unterdrückung und kein Mensch hat irgendwie seine eigene Meinung. Ja. Im Gegenteil, früher konntest du als einfacher Bauer, als einfacher Mensch, als einfacher Muslim ja, den Fürst der Gläubigen kritisieren. Er sagt, aufgrund heute sehen wir diese Unterdrückung über das Volk, über das einfache Volk, weil sie innerlich wissen, dass sie Verbrecher und Mörder sind. Ja? Und deswegen verharren sie so in ihrer Meinung, weil sie wissen, wenn sie von ihren Thron runtergestoßen werden, oder genau, werden sie sozusagen zur Rechenschaft gezogen. Aber solange er oben richtet, hat er Macht, dann hat er was zu sagen. Aber Umar radiallahu anhu steht unterm Baum und seine Sandalen sind oder seine Schuhe sind unter seinem Kopf und seine Kleidung ist sozusagen mit Löcher versehen. Eines Tages sah Umar, wie seine Frau Süßigkeiten macht für die Kinder, vielleicht Kekse oder Torte, wie wir heute vielleicht das so kennen. Umar fragt, woher hast du das? Woher hast du das Geld für diese Süßigkeiten? Für das, was du da backst oder kochst? Sie sagt, ja Umar, das, was uns zusteht, dieses bisschen Geld, davon habe ich ein bisschen genommen und das habe ich gespart und daraus habe ich diese Süßigkeiten mir geholt. Dann Umar hat gesagt, oh wehe dir, dieses Geld, was übrig geblieben ist, das steht uns nicht zu. Dann haben wir zu viel Geld genommen von der islamischen Staatskasse. Subhanallah, schaut. Er sagt, wir haben das Recht der anderen Kinder und anderen Familien genommen, wenn wir dieses essen. Das ist Umar, schaut diese Gerechtigkeit, unglaublich. Er hat uns bekannt gemacht und er hat uns gezeigt, was es bedeutet, klare oder freie Meinungen zu haben gegenüber einer Führungsposition oder einem Präsidenten. Aber heute sehen wir, sie sind Verbrecher, sie sind Mörder, sie sind Unterdrücker, sie sind intolerant. Alle negativen Bezeichnungen kannst du über diese Führungsposition heute nehmen. Und Umar radiallahu anhu war auch derjenige, der anbefohlen hat, den Vätern der ihrer Töchter, dass sie sozusagen die Morgengabe gering halten sollen. Und eine Frau sagte, ja Umar, Allah gibt uns und du verbietest das. Allah sagt, diese Morgengabe steht uns zu und du willst das verbieten, geringer machen. Er sagt, wer? Sag, was ist in dir? Sprich. Daraufhin hat Umar sie mit einem Vers erinnert. Das war der, der geweint hat, steht und Sorge hatte. Über sich selber sogar. Der Subhanallah umgekehrt. Die Frau erinnerte Omar mit einem Vers und sagte zu ihm: Ja, Omar, Allah subhanahu wa ta'ala gebietet das im Koran, dass der Mann der Frau eine Morgengabe, etwas Materielles ihr übergibt bei der Eheschließung. Und du sagst nein und du sagst weniger. Dann hat er gesagt: Schaut mal, das ist wahre Größe. Er sagt: Omar hat gelogen und die Frau hat die Wahrheit gesagt. Sobald sie ihn mit einem Vers erinnert hat, hat er seine eigene Meinung, natürlich war seine Meinung auch vielleicht bezogen auf einen Beweis aus dem Koran und aus einer Aussage aus dem Propheten, aber trotzdem hat er ihr Argument, weil sie mit dem Koran argumentiert hat, als größer gesehen und trat zurück und sagte sogar, dass Omar gelogen hat. Wenn du kommst heute und siehst die Situation, dass natürlich diese Führungsposition heute haben sogar ein System oder Leute, die dieses System stützen oder diesen Verbrecher stützen. Und diese Leute haben vergessen, dass sie vor Allah stehen werden und für diese Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Einige Sahaba sogar oder Muslime haben zu ihm gesagt: Ja, Omar, würdest du ungerecht zu uns sein, würden wir mit den Schwertern gegen dich ziehen. Hat er gesagt: Sperrt in die Gefängnis sein und lass sie das Tageslicht nicht sehen oder verprügelt sie so lange, bis sie sterben? Nein. Oder gibt ihnen 12 Jahre, nur 12 Jahre mit den gleichen Kleidung im Gefängnis, der nicht gewaschen wird? Oder gibt ihm nichts zu essen. Oder gibt ihm Essen, aber mit viel Salz. Ja? Damit sein Körper kaputt geht. Subhanallah. Omar sagt: Ich danke, Lob gepriesen für Allah, der in der Umma von Omar, yani unter meiner sozusagen Präsidentschaft, sagt Omar, jemand da ist, der Omar mit dem Schwert auch bekämpfen würde. Er hat das als positiv gesehen. Warum? Weil er sagt, weil er damit gemeint hat, Gerechtigkeit ist da. Das heißt, nicht alle nicken mit dem Kopf, egal was ich hier sage. Nein, damit will er sagen, da ist jemand, der wacht darauf oder drüber, ob ich gemäß richtig urteile oder nicht. Ja? Aber leider, heute sehen wir, die Umma sind Schafe geworden. Du hast diesen Wolf, ja, oben und diese Schafe um dir, die nur mit dem Kopf nicken und diesen Verbrechen sogar unterstützen und verbreiten. Eines Tages kamen Leute zu Omar. Und da sind einige ermordet worden oder gestorben. Und du kennst ja nicht, ja, Amir al-Mu'minin, du kennst ja nicht Omar. Und dann hat er angefangen zu weinen, sein Bart wurde feucht. Auch wenn Omar sie nicht kennt, aber Allah kennt sie. Weil in seiner Zeit, als sie gestorben sind, hat er Angst bekommen. Vielleicht war es durch mein Urteil. Oder durch meine Führungsposition ist irgendwas passiert. Vielleicht waren wir nicht, wie kann Verbrechen in meiner Amtszeit überhaupt passieren? Schaut mal, wie besorgt er war. Dass Allah mich fragt über diese Sache, dass Mord in meiner Umma passiert ist. Und Omar wurde befragt manchmal von Gesamtheit seiner Umma. Der Umma. Yeah. Aber ich sage, das Hierarchieprinzip, der heute der Führungsposition, das geht nur darum, dass die Familie immer gestärkt wird, die Sippschaft, aber man achtet nicht auf das Volk, das verhungert und stirbt. Ja? Aber Umar radiallahu an, was die anderen bekommen haben, hat er auch. Er hat nicht besser gegessen als die anderen. Er hat nicht in besseren Betten geschlafen als die anderen. Im Gegenteil sogar, schlechter. Und schaut, als die Umma so war, als die Führenden, als die Führer so waren, schaut mal, wie geehrt diese Umma war. Wenn sie Umar gehört haben, die Perser, die haben gezittert. Die Römer haben gezittert. Und als Umar gesehen hat eines Tages, dass sein Stoff, er hatte Stoff gehabt, dass sie ihn nicht fassen. Und dann hat er diese beiden Stoffe Ibn Umar gegeben, dann haben sie sozusagen genäht, damit sie ihm passen. Er hat zwei Kleidung, zwei Stücke, hat er zusammengenäht, damit ihm diese Kleidung passt. Schau mal, wie muss das ausgesehen haben? Aber wir sehen heute, der Präsident, Krawatte, die teuerste Krawatte, die teuersten Anzüge. Omar hat nicht mal Fleisch gegessen, einmal im Monat vielleicht. Aber heute, wenn ein Präsident heute in einem Flugzeug sitzt, bekommt er das Essen extra aus Frankreich. Ein 5-Gänge-Menü aus Frankreich. Als die Leute sagen, wie Umar radallahu anh gesehen hat, sie haben gesehen, dass er ein kleines Stück hatte, was durch zwei sozusagen verbunden worden sind. Als er einmal eine Rede hielt. Und schaut mal. Er stand, Salman al-Farisi stand auf und sagte ihm, oh Führer der Gläubigen, willst du dich jetzt aussondern von den Leuten, ja Omar? Guck mal die Kritik von den Leuten. Du hast, mashallah, ein langes Gewand an. Du hast mehr als wir. Subhanallah, er hat, überleg mal, kein Gold oder kein Juwel. Er wird kritisiert von der Umma. Vielleicht hat ihn Salman Farisi mehr geliebt als was weiß ich. Aber trotzdem, hier geht es um Gerechtigkeit. Und man sagt, ja Omar, willst du dich auswandern, hervorgehoben? Und dann ist Ibn Umar aufgestanden, meinte nein, ja Salman, und hat dann klar gemacht, mein Vater ist groß und ich habe ihm diese zwei Kleidungsstücke zusammengenäht, damit sie ihn fassen. Heute, das ist unglaublich, man kann das gar nicht vergleichen. Das ist wie ein Märchen, wenn wir über die Leute von früher reden, wenn wir sehen heute, wie die Welt geworden ist. Aber keine Zweifel, diese Menschen haben existiert. Nur diese Zeit ist nicht real. Das ist das Problem. Dass die Menschen es unglaubwürdig, wie heute einer, der sein ganzes Land beklaut, und die ganze Welt schaut zu und kein Mensch kann seinen Finger rühren. Keiner. Ja? Und dann lässt ihn über Jahre, über 30, 40 Jahre so leben. Und er klaut und klaut und klaut. Und das ist natürlich an uns gerichtet. Ja? Weil was wollen wir daraus ziehen aus diesen Geschichten, aus diesen Gleichnissen? Dass wir mit Gerechtigkeit urteilen sollen. In unserer Familie, in unserer Arbeit, auf der Straße, überall. Wir sollen überall gerecht sein. Umar lebte für die Dienerschaft der Muslime. Er hat sich dem Islam unterworfen, natürlich Allah eins und eins unterworfen. Das heißt, er war der Bedienstete dem Islam. Und hat sozusagen sein Leben geopfert für Allah. Einer der Rechtschaffenen hat gesagt, ich stehe am nächsten Tag bei Allah, stehen wir am nächsten Tag. Deswegen haben wir einen Beitrag oder sind wir ein Teil von diesem Leben von Umar radiallahu anhu, dass wir am nächsten Tag stehen vor Allah und sagen, ja Allah, wir haben uns versucht, so wie deine, wie Sahaba, wie Umar, wir haben versucht, so gerecht zu leben wie er. Umar wird befragt wegen seiner Kleidung, die er ineinander genäht hatte, die zwei Kleidungsstücke. Er wird gefragt, was sollen wir sagen? Was soll unsere Führungsposition heute sagen? Was sollen unsere Präsidenten und unsere Könige heute sagen? Oder morgen sagen, am nächsten Tag? Aber was sagt Umar? Es genüge von der Familie Al-Khattab Umar. Wenn Umar errettet ist, genügt. Und wenn Umar zugrunde geht, das genügt ihm auch. Es genügt. Aber gestern sah ich im Fernseher Al Jazeera. Wir sagen, wir möchten nicht deinen Namen nennen. Dann vielleicht kann es sein, dass einige traurig werden, wenn wir ihn beleidigen. Und alle seine Familienmitglieder von dem Präsidenten regieren das Land. Alle seine Frau, sein Bruder, sein Cousin, sein Onkel, seine Familie zu sagen, macht über das Land. Und deswegen hat Umar, wie bescheiden er war, dass er gesagt hat, wenn Umar in die Hölle geht, genügt es mit Umar. Umar ist genüge dafür, dass er in die Hölle geht, dass nicht dafür die anderen reingehen müssen. Einmal lief Umar auf der Straße und eine Frau hielt ihn an. Und sie hat ihm Fragen gestellt. Und Umar antwortete ihr. Und einige, die mit Umar zusammen waren, die mit ihm zusammen liefen, es ist heiß hier, oh Führer der Gläubigen, jetzt stehst du wegen dieser einfachen Frau, die deine Zeit steht. Aber wir sehen heute Tausende auf den Straßen liegen. Und die werden mit Panzern zerquetscht, plattgedrückt. Sie werden erschossen. Und keiner denkt an diese Verletzten oder Tote oder die jetzt draußen kein Haus mehr haben und draußen leben. Abu Umar steht wegen einer Frau. Allah. Umar sagt, das ist Thawla bin Sa'laba, wissen nicht, wer sie ist. Wallahi, würde ich stehen mit ihr bis zum Sonnenuntergang und dann zum Gebet gehen und dann wiederkommen und dann bis zum Morgengebet mit ihr stehen und ihr wieder zuhören. Er sagt, wisst nicht, wer das ist? Allah hat ihr Sprechen über sieben Himmel gehört. Ja? In Bezug auf, hier gibt es eine Geschichte, ja? Die ist ja zu lang, sie zu erzählen, aber einige werden sie kennen. Und Allah hat ihr zugehört. Soll ich nicht Omar ihr zuhören? Ein Mann kam zu Omar, kleide meine Frau und meine Kinder. Er sagt, Wallahi, du wirst das machen, Omar. Du musst das machen. Du musst sie kleiden. Also wenn der Mann leicht bekleidet ist und er nichts zu klein hat, aber wenn seine Töchter und seine Frau nichts zu klein haben, ist beschämend. Er sagt, Wallahi, Omar, ich schwöre bei Allah, du musst sie kleiden. Und wenn ich das nicht tue, und wenn ich sie nicht kleide, ja, so und so. Er sagt, wenn nicht, dann werde ich vor Allah mit dir stehen. Hat ihn gedroht. Und da kommt noch eine Bitte. Und er sagt, ansonsten werde ich auch wegen meiner Kinder dich auch zur Rechenschaft ziehen bei Allah am nächsten Tag, dass du so weinen wirst am nächsten Tag, dass du dir wünschst, von dieser Situation entweder in die Hölle oder ins Paradies gehen zu wollen. Also das heißt, oh Allah, ich kann es nicht ertragen, schmeiß dich in die Hölle, so nach dem Motto. Also das war die Gerechtigkeit. Das haben die Menschen damals unter der Gerechtigkeit verstanden. Aber heute, was wir heute sehen, was vom Islam übrig geblieben ist, und Persien und die ganzen Ausbreitungen des Islams, das verdanken wir Allah natürlich als allererstes, aber Omar, den Allah benutzt hatte, durch ihn hat sich der Islam am weitesten ausgebreitet. Und ihr kennt den Hadith, wo der Prophet Muhammad sallam sagt, dass diese Ummah wird sozusagen die Angst in Bezug gegenüber den Muslimen wird weggehen. Und warum, ja, Rasul sallam? Ja, weil ihr die Dunya liebt. Aufgrund, weil ihr dieses Diesseits so sehr liebt, hat Allah subhanahu wa ta'ala, ja, euch diese Angst von ihren Herzen genommen. Und diese Liebe ist Angst vor dem Tod. Und die Liebe zum Geld. Ihr seht, dass die Zeit sehr, sehr eng ist. Und wir lernen, nur wenn wir sagen, Omar, Wallah, wir können nicht sagen, Omar, was für eine glückliche Seele, an seiner Stelle zu sein am nächsten Tag, was wäre das? Inshallah, er hat es geschafft. Ich möchte es nur noch kurz was sagen. Egal, sollen diese Führungspositionen unterdrücken, wie sie nur wollen. Aber es geht um uns. Es geht um uns. Wir sollen unsere Kontakte mit Allah bessern. Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fürchtet Allah, sterbet nicht anders als Muslime.